Ein Schmetterling. Ein Schmetterling, er setzt sich nieder auf meine Hand, geformt zum Bette. Der Tag ist grau, kalt sind die Glieder. Ob er noch Land gefunden hätte? Schwer legt er seine Flügel auf, die Hand zum Schutze ihm gehalten, scheint gar erschöpft nach seinem Lauf durch diesen herbstgen Tag, den kalten. Ich die Insel, Luft, das Meer, Land gefunden für die Rast. Aber wohl, ich ahne schwer, die Zeit der Heimkehr ist verpasst. So legt er nieder seine Schwingen, mit letzter Müh in Form gebracht. Breit gestreckt, die Englein singen, sein Leib erstrahlt in letzter Pracht. Und seine Seel, die mich gefunden, schwebet schon in großer Höh und schicket mir, wie eng verbunden, eine wohlig warme Bö.